hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Brasilien! Das 7:1 im Halbfinale gegen den Gastgeber war erste Sahne. Jetzt wollen wir den Titel haben und jeder glaubt daran, dass wir die Gauto schlagen. Feinde für uns Argentinien! Weltmeister werden wir in Brasilien! Bekanntschaft mit unserer Mannschaft, da steht der Messi nur in der Landschaft. Deutschland! Die USA spioniert bei uns per Doppelagent. Ein Freund, ein falscher Freund. Während Dobrindt die Kosten für die Maut nicht benennt. Wir zahlen, zahlen, zahlen für die Autobahn. Die Angela! Die Angela! Mach in China! Mach in China! Verträge trotz Verletzungen des Menschenrechts. Gefängnis was zu tun haben! Ballermann, na, na, na, Nachrichten! Ballermann, na, na, na, Nachrichten! Mehr Spaß, einfach SWR3.